Transparenz für die Ohren. Gut, dann gehen wir mal direkt in medias res. Top 0 organisatorisches würde ich jetzt nach hinten schieben, bis Bernd dann da ist, weil ich nämlich auch, dass ich wenig bis gar nichts drüber weiß. Und damit entfällt auch unter den Polgate-Berichten erstmal natürlich der Bund komplett, weil Christus heute entschuldigt ist. Und wir kommen direkt zu Baden-Württemberg. Ist Sebastian Staudenmayer heute da? Scheinbar nicht gut. In diesem Fall übergebe ich gleich an Likadiele. Ist der heute da? Ich sehe ihn gerade nicht. Der hat, glaube ich, heute wieder vorgetragen, oder? Er schreibt dir das gleich drin. Ah, jetzt sehe ich es. Danke dir. Gut, dann, dann werde ich, dann überspringe Olaf kurz und komme auf ihn später zurück, sobald er wirklich im Mumble ist. Nächster in der Liste ist dann schon wieder der Gregor Schröder für Berlin. Ist der heute da? Leider hat es Gregor heute auch nicht geschafft. Dann der Jörg Preisendörfer. Der ist hier, ist aber immer noch taubstumm. Kann den mal jemand irgendwie stupsen oder sonst wie mal Bescheid sagen? Jörg Preisendörfer hat gesagt, man soll einen ans Ende stellen. Das hat er vorhin ja Schreibe auch schon angemerkt. Ihn bitte, weil er hat noch was zu tun, ihn bitte ans Ende der Polgef-Leute eintakten. Er kommt denn. Achso, ja gut. Aber feste Zeit hat jetzt keiner gesagt. Naja gut, kann ich auch ohne. Dann als nächstes Bremen. Ist heute was da? Auch nicht. Dann Hamburg. Hat was vorgetragen, so wie ich das sehe. Haben nochmal hingewiesen auf die AV am 20.09., also kommendes Wochenende. Und also Aufstellungsversammlung und LPT gleichzeitig. Nächstes Wochenende und die Aufstellung natürlich für die Bürgerschaftswahl in Hamburg am 15. Februar des kommenden Jahres, inklusive Link. Und dann wären wir auch schon wieder bei Hessen mit Volker Berghut. Also drin stehen tut was. Aber er ist, glaube ich, nicht da. Dann nehme ich an, er hat das vorgetragen. Was haben wir gehabt in der letzten Woche? Wir hatten einen Infostand in Mühlhausen zur Thüringenwahl mit Klaus. Infostand an der Kronitschi in Kassel. Dann einen Infostand mit Schwerpunkt Freifunk beim Leipziger Straßenfest in Frankfurt. Wir hatten, und nein, das hatten wir. Und was wir haben werden, ist in Hessen die Südhessen-Konferenz am 21.09., also kommender Sonntag, wenn ich mich nicht verschätze. Und am 4.5.10., also der übernächste Woche, wenn ich wieder nicht falsch schätze, haben wir den Landesparteitag für Hessen in Wiesbaden. In Wiesbaden? Moment, aber ist jemand aus Hessen da gerade? Ja, in Wiesbaden. Aber war der nicht in Mainz-Kastell mal angesetzt? Das habe ich nämlich jetzt die letzten Wochen immer in den Ding reingeschrieben, in den Tätigkeitsbericht. Mainz und Wiesbaden liegen so nah beieinander, das ist dasselbe. Okay, dann gut, dann schreibe ich jetzt einfach Wiesbaden in den Digest dann rein. Gut, wenn ihr das sagt, dann wird das schon so stimmen. Danke dafür. Dann Mecklenburg-Vorpommern als nächstes. Dennis Grüber da. Irgendwie habe ich heute so einen Tag, wo ich nur vorlese. Gut, dann lese mal kurz vor, was Mecklenburg-Vorpommern geschrieben hat. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein ungelöstes Problem mit einem fehlenden Datenschutzbeauftragten. Nur 3 von 5 Landesvorstandsmitgliedern haben die jetzige Wahlperiode am 20.09. abgeschlossen. Diskussion um Satzungsänderungsanträge zur Auflösung von Kreisverbänden und Verkleinerung des Landesvorstandes zur kommenden Landesmitgliederversammlung da hinten S. Und ja, da steht's, kann heute nicht teilnehmen. Als nächstes hätten wir da Niedersachsen. Da haben wir heute aber jemanden da. Der Michael Bernd vertritt das und hat das Wort. Ja, ich habe mich als Vertretung kurz eingetragen, weil Kevin ist ja anscheinend nicht da. Nur zwei Dinge. Es ging ja teilweise auch überregional durch die Presse, dass das kommunalpolitische Barcamp hier in Niedersachsen in Hildesheim in einem sehr exklusiven Ort stattfinden sollte. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt. Die meisten, so wie ich jetzt mitbekommen habe, haben sich gegen diesen Ort entschieden und es wird in Hannover stattfinden. Da ist jetzt Ruhe eingekehrt. Wer da konkrete Fragen in der Angelegenheit hat, würde ich vorschlagen, Kevin anzumailen. Und dann habe ich einmal eingetragen, Aktion Freihandelsabkommen. Vielleicht können wir das hier gleich besprechen. Ich habe es eigentlich unten unter Aktion noch eingetragen. Und zwar ist ja jetzt der Vertragstext vom CETA-Abkommen bekannt und die Informationen der Bürger sind immer noch sehr gering. So, es gibt, ihr seht das dann unten, Zeile 100, was müsste ich jetzt gucken, 173 war es vorhin, eine Wiki-Seite zu CETA, die habe ich auch schon mehrfach verschickt über Mailingliste oder auch an die einzelnen Landesvorstände. Einmal mit sehr vielen Informationen und auch Aktionen. Speziell wir hier im Norden planen in den nächsten 5 Wochen 6 Aktionen, um Bürger aufmerksam zu machen und zu informieren. Morgen ist es ein normaler Infostand, nächste Woche ein Bürgerabend zum Thema Freihandelsabkommen, den wir gemeinsam mit den Grünen und mit Verdi zusammen machen. Dann werden wir eine Kundgebung am 11.10. machen hier im Norden. Mit den Grünen, mit Attac, vielleicht auch mit den Linken und Verdi, die müssen sich noch äußern. Und man sieht, diese Aktionen gegen CETA sind eigentlich eine hervorragende Angelegenheit, sich weiter mit NGOs zu vernetzen oder auch mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Das Thema ist halt einfach übergreifend. Es gibt 2 Informationen aktuell. Ich hatte am Montag nochmal telefoniert mit dem Adrian Toschew, Pressesprecher vom Bundesministerium für Wirtschaft. Habe einmal gefragt nach der deutschen Übersetzung. Er sagt, das wird noch dauern. Sind ja auch viele Seiten. Und ich habe gefragt, ob nächste Woche am 25. in Brüssel beim EU-Kanada-Gipfel der Ratifizierungsprozess beginnen soll. Das war ja so geplant. Und er sagte, nach seinem Kenntnisstand wird die Ratifizierung nicht beginnen. So, Ratifizierungsprozess beginnen würde bedeuten, dass der Vertragstext dann fix ist. Insofern kann man die leise Hoffnung haben, dass hier im Hintergrund Bewegung ist und vielleicht am Vertragstext auch sich noch einiges ändern mag. Jo, das soweit dazu. Fragen? Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir hier in Ostfriesland nicht die Einzigen sind. Wir werden auch nicht die Einzigen sein, die in der nächsten Zeit Aktionen machen. Die Seite zum CETA-Abkommen, denke ich, ist schon relativ umfangreich. Ich bemühe mich auch, die neuesten Informationen da unterzubringen. Und würde mich natürlich freuen, wenn auch andere Stammtische, Gliederungen sich eintragen würden mit dem, was sie planen. Auch damit man sich gegebenenfalls untereinander noch austauschen kann. Jo, danke dir, Michael, für den Bericht. Noch weitere Fragen? 3 Sekunden habt ihr noch, während ich meinen Kaffee hole. Man hört dich nicht mehr. Ja, ich habe gedacht, du kommst jetzt gleich auf eine ganze Werkfläche, aber leider nicht. So wieder? Nee, immer noch zu leise. So? Nein. Wir können das Spiel jetzt aber auch lange so weitermachen. Okay, also ich bin jetzt direkt im Mund vor dem Mikro und schreie eigentlich. Also wenn ihr das nicht hört, dann muss ich irgendwo mal was umstellen. Joffrey, das ist viel zu leise. Probier das mal mit dem Umstellen. Kannst du dabei weitermachen? Wer? Und wer sollte die Moderation weitermachen, während Joffrey an seinem Mikro rumdreht? Dann mache ich das. Joffrey, ich übernehme kurz die Moderation. sobald du soweit bist, dann quatsch dazwischen. Gut, wir waren bei Nordrhein-Westfalen. Da war keine Frage mehr. Klein Moment, ich muss im Pad grad scrollen. Wie ich jetzt gesehen habe, ist Nicht-Liga jetzt auch da. Bayern, dann würde jetzt in dem Augenblick, wenn du soweit bist, einfach Bayern vorziehen. Ja. Wenn du mir das Wort erteilst, dann springe ich ein. Ist erteilt. Prima. Wir haben am letzten Wochenende unseren Landesparteitag gehabt in Regensburg. 150 Piraten haben daran teilgenommen. Es war insgesamt eine sehr gute Stimmung. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Stefan und Christos, dass sie auch mit von der Partie waren. Und für das Grußwort von Patrick möchte ich mich auch bedanken. Wir haben eine gute Presseberichterstattung gehabt, zumindest eine in der Fläche gute. Von der DPA über Welt Online, Focus Online bis hin zur Mittelbayerischen Zeitung, die auch einen Kommentar gebracht hat, in die Richtung gehend. Na gut, es ist aber auch die letzte Chance, dass die Piraten jetzt wieder aktiv werden. Sehe ich im Übrigen auch so. Ich habe ins Pad mal alle diejenigen aufgenommen, die gewählt worden sind. Als Gesamtvorstand haben wir einen 9-köpfigen Vorstand gewählt. Das hört sich nach Overhead an, aber in der Tat hat jeder eine spezielle Aufgabe, also Funktion, und wir brauchten auch die Piraten, weil im bisherigen Vorstand die Arbeit doch stark auf den Schultern lastete. Wie sieht das jetzt für den Geschäftsbereich politische Geschäftsführung aus? Nun, im Moment laufen also die Administrationen, die Übergaben, die To-Do-Absprachen. Während dieser Sitzung hier ist beispielsweise der Landesvorstand parallel dabei, weitere Sachen zu besprechen. Und eine Terminsuche gibt es auch für das Teambuilding-Wochenende. Bei dem Geschäftsbereich politische Geschäftsführung haben wir jetzt zwei Äste. Der eine Ast wird oder hat die Verbands- und Bündnisarbeit mit der strategischen Ausrichtung, und der andere Ast hat das operative Geschäft. Ich erwähne das hier, falls es vielleicht für den einen oder anderen Landesvorstand mal eine Perspektive sein könnte. Bei der politischen Geschäftsführung sieht es jetzt so aus, also meine Position, meine Aufgaben. Wir werden innerhalb der nächsten 6 Monate die politische Strategie für die Piratenpartei Bayern erarbeiten. Das erfolgt alles im Diskurs mit regelmäßigen Real-Life- und Online-Treffen mit 3 Hauptzwecken. Das wäre erstens die Fokussierung der politischen Arbeit der Piratenpartei, zweitens die Kampagnenfähigkeit zu erlangen und drittens eine Wahlkampfgrundlage zu erarbeiten für den Einstieg in den Vorwahlkampf. Wir sehen jetzt nämlich, auch wenn wir jetzt 2, 2,5 Jahre vom nächsten Wahlkampf entfernt sein sollten in Bayern, als wichtig an, jetzt die Grundlage zu legen für die nächsten Vorstände und Wahlkämpfe, die da jetzt auf uns zukommen. Wenn wir es später machen, sehen wir also einen Zeitverzug an. Aktuell läuft also die Vernetzung der ersten Piraten für den Strategiediskurs. Voraussichtlich Mitte 2015 wird dann ein programmatischer Landesparteitag in Bayern stattfinden, auf dem die Ergebnisse festgezurrt werden und beschlossen werden. Wir haben die Mumble-Sitzung des Team PolGF Bayern zusammengelegt oder werden es zusammenlegen mit der Servicegruppe Presse Bayern. Denn bei uns sind die politischen Geschäftsführer diejenigen, die auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit strukturieren. Wir haben festgestellt, wenn wir parallel Mumble-Sitzungen haben, dass die Themen doch sich überschneiden und wir uns eigentlich die Sachen doppelt anhören. Es ist also gut, dass die Servicegruppe direkt mit den politischen Geschäftsführern in Bayern dann auch mit dabei ist. Wir koordinieren die Bezirksvorstände nochmal. Avisiert ist ein Real-Life-Treffen für den 5.10. Es wird dann noch eine Rundmail geben dazu, um eben auch festzuhalten, dass wir hier als Landesvorstand natürlich von der Basis her alles gut kommunikativ begleitet sehen wollen. Wir werden versuchen bayernweit zwei Kampagnen durchzuführen. Eine, die sich dann nennt Freifunk, und die andere ist Videoüberwachung. Ich schätze, wenn wir zu Hessen beispielsweise kommen, dass das Thema Freifunk hier in diesem Kreise keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf. Videoüberwachung ist hier in Bayern ein großes Thema. Hermann hat zuletzt also behauptet, dass gerade wenn überall Videokameras sind und man abgehört und wird, dann würde also die Kriminalität drastisch sinken. Das hat er gerade an einem Beispiel festgemacht in einer Stadt, wo ohnehin die Kriminalität recht niedrig ist. Also es ist zum Teil hanebüchen. Unsere stellvertretende Vorsitzende, die Astrid Semm, hat in ihrer Kandidatenrede eingehend dazu Stellung genommen, wie wir als Bayern die zunehmende Videoüberwachung außerhalb der rechtlichen Norm auch durch Dritte sehen und dass wir dagegen eben was unternehmen wollen. Wir sind jetzt in der guten Situation, dass die Schulferien endlich zu Ende sind, aus unserer Sicht, natürlich nicht für die Schüler, aber na gut, wir wollen ja auch ein bisschen politisch arbeiten und haben dann ein paar Kampagnen. Jetzt muss ich mal kurz scrollen, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Und dazu gehört eben beispielsweise die Freifunkgeschichte. Wir haben auch auf unserer To-Do-Liste eben die Teilnahme an diesem bundesweiten Aktionstag gegen Hartz-IV-Gesetze. Und wir bereiten langfristig diese Piraten-Sicherheitskonferenz Netzsicherheit nach Snowden vor. Im Moment laufen die Einladungen an die externen Rednerinnen und Redner. Ich habe es die letzten beiden Male schon erwähnt. Jede Piratin, Pirat ist eingeladen an dieser Sicherheitskonferenz in München am 25. und 26. teilzunehmen. Ich bitte in dieser Runde nochmals darum, macht das bekannt. Das ist eine Bundesaktion. Stefan ist ohnehin da. Es hat, glaube ich, letztes Wochenende auch einen Beschluss der Schweizer gegeben, sich finanziell daran zu beteiligen, also Schweizer Piraten. Die Luxemburger sind meines Wissens auch schon dabei. Näheres kann euch Alex Kohler, der Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik, dann sagen. Wir nehmen natürlich auch an der Großdemonstration Glücklich ohne Überwachung teil und werden Einzelaktionen in Bayern vor Ort machen. Dann gibt es noch zu sagen, wir werden jetzt, was die Termine diese Woche angeht, an einem Termin der Deutschen Public Relations Gesellschaft teilnehmen. Da geht es um LinkedIn, hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Dann an einer Podiumsdiskussion mit der Stadtratsfraktion Piraten, FDP und Hut. Da geht es um die Taxi-App. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat heute ein Gericht entschieden, dass es zulässig ist, so eine App zu benutzen. Das heißt also, es gibt reichlich Diskussionsstoff wieder. Und ich freue mich schon auf das kommende Wochenende. Da werde ich in Dortmund sein können, wieder bei dem Bundestreffen der Kommunalmandatsträger. Das soll es an dieser Stelle sein. Wenn ihr Fragen habt, bitte diese stellen. Danke. Und ich glaube, jemand? Vor den Fragen darf man Licker Dieler noch zu seiner Wiederwahl als politischer Geschäftsführer beglückwünschen. Ja, auch von meiner Seite Glückwunsch zur Wiederwahl. Und sind da noch Fragen? Eine hätte ich. Und zwar steht da was von Reaktivierung Piratenwelt Bayern. Das soll ja dann so ein Bildungswerk werden. Sehe ich das richtig? Ja. Wie es genau wird, wird sich in den kommenden Diskussionen zeigen. Moment. Basaltpirat, willst du mal deinen Ausschalter? Entschuldigung. Oder willst du noch anspringen? Er hat sein Mikro noch an, ich höre mich doppelt. Ah, jetzt hat er es ausgeschaltet. Gerne, Uwe. Also kann ich einspringen. Wir hatten am Rande des Landesparteitages in Bayern die Gelegenheit, mit dem Werner Brapp von 42 e.V. zu sprechen und hatten auch die Idee, dieses bislang existierende Piratenwerk e.V. in Bayern wieder zu reaktivieren. Dazu gab es jetzt eine ganze Menge Gespräche im Vorfeld, wo wir jetzt auch zwischen 5 und 7 Leuten haben, die jetzt aktiv wieder mitmachen wollen. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage damit verbracht, die Historie erstmal aufzuarbeiten, also auch mit den ehemaligen Gründungsmitgliedern zu sprechen. wie der aktuelle Stand ist. Der Verein existiert noch. Der einzige aktive scheint der Gunter Tannhäuser zu sein. Das Vorgehen wäre folgendes, dass jetzt die 7 Leute sich mit dem Gunter Tannhäuser treffen, dann die notwendig werdende Vorstandswahl durchführen, Korrekturen an der Satzung vornehmen, die einfach gemacht werden müssen, weil da Verweise auf den Bundesverband Piratenwerk drin sind, der nicht mehr existiert. Und dann einfach im Endeffekt, wie gesagt, genau das tun, was dieses Piratenwerk Bayern e.V. vorhatte. Die Bildungsangebote hier vorwiegend in Bayern zu koordinieren, Selbstbildungsangebote bereitzustellen und darüber hinaus das ein oder andere Zukunftsthema mit aufzuarbeiten. Das ist soweit ganz kurz zum aktuellen Status. Habt ihr mal daran gedacht, vielleicht das Konzept der PIKO NRW zu übernehmen, weil die sind als kommunalpolitische Vereinigung anerkannt, kriegen dadurch Gelder und man kann besser arbeiten. Genau dasselbe habe ich nämlich in Hessen vor, das nach demselben Muster aufzuziehen. Wenn wir das in allen Bundesländern machen, wäre es doch auch ideal. Jo, für den kommunalpolitischen Teil definitiv ja. Überhaupt keine Frage. Okay, dann lass uns dann irgendwann mal zusammensetzen und das vielleicht bundesweit koordinieren. Deswegen habe ich es auch jetzt hier an dieser Stelle erwähnt. Wenn wir da Synergien haben, dann sollen wir auch bitte zusammenkommen und darüber sprechen. Also wie gesagt, wenn Fragen sind in Richtung Piratenwerk Bayern, bitte erstmal an mich, weil ich versuche jetzt die Fäden im Hintergrund zu knüpfen, um das Ding wieder zum Leben zu erwecken. Und wenn es dann irgendwann ein übergreifendes Treffen geben sollte, dann verabreden wir uns hier am Rande oder treffen uns irgendwo im Wedel. So, machen wir mal gesondert noch. Ja, danke. Sonst noch zu anderen Themen Frage an Bayern? Frage an Bayern. Was halt, Pirat, du? Ja, und zwar sagtest du vorhin, dass die Aktion Aufrecht bestehen auch in Bayern gefördert wird. Welche Städte werden denn wohl teilnehmen? Das kann ich in diesem Moment noch nicht sagen. Wir haben uns noch nicht richtig konstituiert. Also unsere erste Landesvorstandssitzung haben wir morgen ist erst Mittwoch, übermorgen. Dann kann die Rundmail erst richtig greifen und die Rückantwort kann dann aus den KVs oder aus den Bezirken kommen. Also ich schätze, vielleicht habe ich eine konkrete Antwort auf deine Frage kommende Woche Dienstag. Wenn das so in Ordnung ist, dann möchte ich dich erstmal vertrösten dürfen. Na klar. Mail mir dann die Antwort, denn ich bin nächsten Dienstag, entschuldige mich schon mal, nicht in der PolGF-Sitzung, weil ich bin in Frankfurt beim Hessischen Netzwerk der Erwerbsloseninitiativen als Vertreter der Sozialpiraten. Ich möchte mal kurz reinkämpfen, ich frage mich jetzt versteht. Joffrey, du bist immer noch viel, viel zu leise. Ich weiß nicht, was sich jetzt mittendrin im Hammer geändert hat, aber in dem Fall wirklich muss ich für heute wieder mal das Handbuch werfen und mich nochmal in den Konferenzzettel verschicken. Kannst du dann den Rest des Tages fertig machen? Ja, ich versuche das zu Ende zu bringen. Danke dir. Okay, dann noch Frage an Bayern. 3, 2, 1 scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal danke an Bayern, an der PolGF. Und weiter im Text, da ich jetzt sehe, dass da Bernd da ist, der wird wahrscheinlich beschäftigt sein, würde ich Bernd jetzt vorziehen. Bernd, erstmal deinen Bericht als stellvertretender PolGF und eventuell, dass du ein paar Worte sagst zum zurückgestellten Tagesordnungspunkt XX, organisatorisches zu der GO der Themenbeauftragte. Bernd scheint anders. Mal das Mikrofon anschalten. Ja, ich bin andersweitig eigentlich beschäftigt. Bin gerade im Redmine-Verwaltung drin, so zur Info. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es war die letzte Wahlkampfwoche. Wir hatten da nochmal so richtig die verschiedensten Dinge getan, weiß der selber, Klaus. Alle anderen können sich's vorstellen. Von Infostände, Flyer über nochmal richtig versucht, Social Media Texte und alles Mögliche zu tun. Wir hatten die Wahl selber, wir hatten Einladung in Landtag, da waren wir auch mit, wie viel waren wir, 19 Leute irgendwie. 10. Dann waren wir danach noch bei der Wahlparty und danach gab es noch ein bisschen Arbeit mit Presse und so verschiedene anderen Dinge. Und das war eigentlich die Woche jetzt innerhalb der letzten Woche, steht auch schon im Pad drin. Zu dem anderen Thema mit der GO, ich habe es ja über die Themenbeauftragtenliste geschickt, da war neulich die Sitzung und dann war auch durch Ablenkung Wahlkampf und Sitzung und allen möglichen, ich nur halt bei der Sitzung so wirklich anwesend. Und bei dem Beschluss habe ich dann irgendwie, trotz dass sie schon abgestimmt hatten, eigentlich noch darauf hingewiesen, dass man doch die GO mal mit den ganzen Leuten nochmal im Detail jetzt in der letzten Version auch besprechen sollte, bevor wir sie einfach so beschließen. Und das hat dann auch irgendwie ziemlich einstimmig, glaube ich, Zustimmung oder fast einstimmig Zustimmung gefunden. Und das haben wir jetzt zurückgestellt. Letztendlich hat man jetzt noch 1,5 Wochen Zeit, nochmal über die GO drüber zu schauen und noch Anmerkungen zu machen, noch Kleinigkeiten zu verändern und so weiter. Und dann wissen alle Bescheid. Dann wird es vielleicht besser, als sie im Moment ist. Und dann können wir sie dann bei der nächsten Bundesvorstandssitzung beschließen. Ich hoffe, der Link steht schon im Pad. Zu der GO selber, Klaus, hat es jemand schon vorbereitet gehabt? Ich meinte, ich hätte es gleich reingetragen. Moment, ich muss nachschauen. Wenn ich es richtig verstanden habe, in der BUFO-Sitzung war auch der Gedanke von Christos, dass hier die Themenbeauftragten, die meisten jetzt auch hier sind, eventuell noch bis zur nächsten BUFO-Sitzung einen Termin für die Themenbeauftragten zu finden, dass die sich auch nochmal im Mumble treffen, auch mit euch und mit Christos und nochmal über Änderungswünsche in dieser GO eventuell auch nochmal zusammen nochmal einen Diskurs führt. Ich hole gerade den Link nochmal. Moment, also in der Zeile 47 steht der zum Issue der Link von der auch von dem Themenbeauftragten GO. Ich kann auch den hier nochmal eintragen. Sind dazu Fragen an Bernd? Unsere liebe Protokollantin war schneller. Also keine Frage an Bernd. Dann würde vielleicht noch so eine Anmerkung dazu. Es ist nicht jetzt eine GO für Themenbeauftragte, sondern letztendlich für alle Beauftragten. Das heißt letztendlich für alle, die irgendwas tun im Auftrag und nicht jetzt als eingewähltes Amt innehaben, so jetzt ganz grob gesagt. Also das ist relativ weitgreifend und insofern wäre es schon gut, wenn alle da mal drüber schauen. Und an ein paar Punkten würde ich selber persönlich auch ein bisschen schrauben wollen, einfach weil ich weiß, wie die Praxis ist und irgendwie, ja, aber vielleicht alle mal drüber schauen und dann können wir ja an einem der folgenden Abende auch nochmal drüber reden, Pad aufmachen und Dinge eintragen. Jo, danke Bernd. Soweit ich das auch verstanden habe, sind heute Abend ja, sollte da vielleicht auch diese Attachés unter anderem und nicht nur die Themenbeauftragte da auch ein bisschen mit einbezogen werden, dass tatsächlich alle Beauftragungen betreffen wird. Jetzt zum Ablauf, Frage, soll man eventuell bei der Themenbeauftragte unter, dass die jemals, die da sind, einen Wunschtermin oder dass man ganz am Ende Terminfindung machen, wann so ein Mumble stattfinden könnte? Das war eine Frage an die jetzt gerade anwesenden Attachés und Beauftragte und Themenbeauftragte. Du, ich bin da komplett flexibel, bis aufs Wochenende. Dienstag sind wir hier. Ich finde Donnerstag gut. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, ist mir eigentlich egal, aber Donnerstag passt schon. Vermutlich ist Donnerstag für mich auch am geschicktesten, wobei ich auch viel unterwegs bin, nächste Zeit. Ich werde auch nicht bis morgen so sitzen. Schaut das am Donnerstag vermutlich. Michael, das war jetzt bei mir zumindest sehr schwer verständlich. Er sagte, dass es für ihn am Donnerstag in Ordnung wäre, soweit ich das verstanden habe. Ja, und dass ich ein bisschen Glück brauche, weil ich viel unterwegs bin für die Piraten nächste Zeit. Okay, in dem Fall diesen Donnerstag oder der nächste, weil man hätte ja noch Zeit bis zur nächsten Buchvorsitzung. Übernächste Donnerstag werde ich. Das müsste also dieser Donnerstag sein, weil die nächste, also in einer Woche Donnerstag sicher wieder treffe. Dann bleibt ja eigentlich nur dieser Donnerstag. Von meiner Seite okay. Ja, von mir auch. Ja, dann halten wir das so, vielleicht für die Protokollantin fest, Donnerstag. Und ich würde vorschlagen, gerade bietet sich ja an hier Team Paul Geff, außer es gibt einen anderen Wunsch. 20 Uhr. Ja, denke ich auch, 20 Uhr. Ja. Ja, dann herzlichen Dank. Dann denke ich, wenn keine Fragen mehr an Bernd sind, dann machen wir mit der Paul Geffs weiter. Das ist, wenn ich es richtig im Sinn habe, dann jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Nordrhein-Westfalen. Dann macht halt einfach der weiter, der da ist. Ja, ich würde jetzt sagen, dann Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Klüver, der war, glaube ich, noch nicht dran. Doch, der hatte reingeschrieben, dass er heute nicht teilnehmen kann. Lese ich auch gerade. Niedersachsen war bereits dran, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Dann ist jetzt Nordrhein-Westfalen Jens Ballerstedt. Der scheint nicht da zu sein. Dann gehen wir weiter. Rheinland-Pfalz. Sebastian Degenhardt. Der hatte ab Zeile 129 auch Dinge eingetragen. Scheint nicht da zu sein. Stellen wir mal erstmal hinten an und kommen zum Saarland. Gut. Saarland auch keiner da. Sachsen, Godspeak, habe ich schon gesehen. Das ist aber stumm und taub gestellt. Marcel Riesel hört uns nicht, okay. Der hat den Eintrag gemacht, Wahlkampf Leipzig. Na gut, dann als nächstes Sachsen-Anhalt. Ja, kann ich ganz kurz machen. Hier ist René. Wir bereiten einen Termin vor in Halle zu Legalized. Wir haben ein Arbeitstreffen in Magdeburg am 11. Oktober zur Kommunikationsstrategie intern-extern im Landesverband. Und wir haben eine Diskussion, die wir gerade anstoßen zur SMV, die wir in die Satzung aufgenommen hatten auf dem letzten LPT. Und beim nächsten LPT muss dazu eine GO verabschiedet werden. Da starten wir jetzt demnächst eine Diskussion. Gut, danke. Frage an Sachsen-Anhalt. Dies scheint nicht der Fall, dann kommen wir zu Schleswig-Holstein. Ja. Basaltpirat, stell dich mal bitte wieder stumm. Ich möchte aber sagen. Ja, dann Frage. Ja, René, wenn ihr Fragen der SMV habt, Rheinland-Pfalz hat ja schon lange die STMV, da ist der Sebastian Degenhardt auch ganz fit drin. Alles klar, vielen Dank für den Hinweis. Gut. Dann also bei uns ist es vor allen Dingen... René? Ist schon okay. Also bei uns ist es Karl Zimmermann, der es vor allen Dingen mit betreibt und unterstützt. Und da gebe ich den Hinweis weiter. Gut, noch Frage. 3, 2, 1. Dann Schleswig-Holstein. Kathi? Ja, hallo. Wir hatten letzte Woche Plenarwoche im Landtag und Christian und ich sind da gewesen. Christian die ganze Woche, ich zumindest am Mittwoch und am Freitag. Und ich habe einen Artikel hier aus den Kieler Nachrichten verlinkt. Wir haben einen Antrag durchbekommen gegen Waffenlieferungen in den Irak. Näheres entnimmt bitte dem Antrag, da muss ich nicht so dem Artikel, da muss ich nicht so viel reden. Und dann hatten wir letzte Woche Dienstag nochmal so einen landesweiten Mumble-Stammtisch, der auch wieder sehr, sehr gut besucht war. Am Samstag war ich mit Christian zusammen in einer Landesgeschäftsstelle. Christian hat Netzwerk gemacht, ich Elektrik, sind relativ weit gekommen, müssen wir aber nochmal hin. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich auch gar nichts zu erzählen. Gut, danke Kathi. Frage an Kathi bzw. Schleswig-Holstein. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Und dann kommen wir mal zu Thüringen. Bernd, willst du da was sagen? Beziehungsweise ansonsten erteile ich mir selber das Wort für Thüringen als Vertretung. Aber das wäre auch ganz kurz. Wir in Thüringen sind im Augenblick natürlich noch in der Wahlnachwehr. Abplakatiere und solche Dinge. Also politisch tut sich beim Augenblick nichts. Und dann muss man halt dieses Wahlergebnis, das muss natürlich noch aufgearbeitet werden. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues aus Thüringen. Bernd scheint auch nichts weiter hinzuzufügen. Denn Frage an Thüringer, das scheint auch nicht der Fall. Dann würde ich jetzt sagen, denn jetzt, wenn er anwesend ist, Jörg Beisendörfer. Jörg, bist du jetzt da? Ja, Entschuldigung, ich hatte mein Mikrofon gemutet. Das tut mir fürchterlich leid, ich bin da. Dann hast du jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich in Brandenburg, denke ich, im Großen und Ganzen so ähnlich wie in Thüringen, dass jetzt natürlich auch hier erstmal alles abgeräumt werden muss. Wenn das gewünscht ist, würde ich deshalb, weil es also jetzt, glaube ich, in der zu den Innereien des Landesverbandes im Moment durch die Wahl nach Besorgungen, glaube ich, nicht so viel zu sagen gibt. Ich sehe, es sind Brandenburger da, die mögen mich korrigieren, wenn sie das anders sehen. Aber ich würde vorschlagen, einen Blick in die Wahlstrukturdaten von Brandenburg zu werfen und zu gucken, wie die Ergebnisse der Piraten in Hinblick auf solche Sachen aussehen, wie zum Beispiel die Bevölkerungsdichten, den Anteil der deutschen Staatsbürger, den Altersgruppendurchschnitt und so weiter und wie sich das auch zu den anderen Parteien verhält. Wie gesagt, würde ich jetzt nur machen, wenn es hier an dieser Stelle dafür ein Interesse gibt, und ich schätze jetzt mal da den Zeitaufwand vielleicht auf 5 Minuten. Link in 101. Ich habe das jetzt leider nicht verstanden. Link in die Zeile 101. Ich glaube, Basaltpirat wollte sagen, wenn du da einen Link dazu hast oder was vorbereitet hast, dass du den in Zeile 101 eventuell einfügen sollst im Pad. Ach so, okay. Also ich würde jetzt tatsächlich einen Link zu einer PDF-Datei posten. Das ist aber eine Vorabfassung, die ist noch unvollständig. Ich werde sie auch rekursiv posten, sodass die Zuhörer auch Spaß daran haben. Allerdings lohnt es sich, glaube ich, nicht, das ins Pad aufzunehmen, weil ich werde die Datei nach der Sitzung dann wiederum vom Server löschen. Also deswegen ist das jetzt, glaube ich, fürs Pad nicht so ergiebig. Okay, dann stelle ich mal die Frage einfach andersrum. Gibt es jetzt von irgendjemand Widerspruch, dass man das vielleicht ans Ende verschiebt, oder soll Jörg das jetzt, wenn es 5 Minuten, wollen wir die 5 Minuten investieren, wird es tun, wenn jetzt nicht direkt von irgendjemand Widerspruch dagegen kommt. Noch ist Gelegenheit. Die Kontra bitte ans Saalmikrofon. Jetzt mach doch einfach. Ja, ich sehe keine. Okay, Jörg, dann leg mal los. Okay, dann fange ich jetzt mit dem berühmten Link erstmal an. Einen Augenblick. So, da gibt's jetzt eine PDF. Ich werde gerade geküsst. Das ist ungültig und kommt bitte nicht ins Protokoll. So, da gibt's jetzt eine PDF-Datei mit 7 Seiten. Auf der ersten Seite ist aufgezeigt, wie sich das Ergebnis der Piraten verhält zu den Ergebnissen der anderen beteiligten Parteien. Jeder dieser blauen Datenpunkte entspricht einem Wahlkreis. Und zu beachten ist, dass wir hier über die, dass ich hier mit den Anteilen der absoluten Zweitstimmen an den Wahlberechtigten arbeite. Das heißt, das ist also nicht so ein Prozentwert, wie wir den üblicherweise bei den Wahlergebnissen finden, wo der Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen angegeben wird, sondern es ist für mich in der Betrachtung dieser Wahlergebnisse wichtig, dass wir auf die Anteile der Wahlberechtigten gucken, damit man eben auch mitbekommt den Effekt, dass bestimmte Leute dann eben auch nicht zur Wahl gehen. Wir sehen auf der ersten Seite ganz, ganz deutlich, dass die Wahlergebnisse in Brandenburg die Wahlergebnisse der Grünen am deutlichsten korrelieren mit den Wahlergebnissen der Piraten. Das heißt, in den Wahlkreisen, wo viel Grün gewählt wird, da wird auch viel Piraten gewählt. Das geht dann sozusagen von links nach rechts, von oben nach unten die Reihe durch. Der nächstbeste Indikator für ein gutes Piratenergebnis ist für mich jedenfalls überraschend die Stimmenzahl der DKP und dann in absteigender Reihenfolge von der Korrelationsgüte her die FDP, die Linke, die Freien Wähler, die CDU, die AfD. Und in der untersten Reihe finden wir dann 3 Parteien, deren, wenn die ein gutes Wahlergebnis haben, dann haben wir ein schlechtes. dieser Effekt ist ganz schwach bei der SPD und er ist dann immer deutlicher bei den Republikanern und der NPD. Das tut mir ein bisschen leid für die SPD, ist aber jetzt irgendwie nach Faktenlage nicht zu ändern. Gibt es erstmal zu dieser ersten Seite Fragen? Als Physiker würde ich davor warnen, die Korrelation dazu zu eng zu sehen. Es gibt ja auch Scheinkorrelation. Da wäre die Bitte, das mathematisch ein bisschen, soweit es geht, aufzuarbeiten. Ich hätte auch noch eine Frage. Bei welcher Wahlkreis war denn dieser eine positive Ausreißer nach oben? Ja, ich sage erstmal was zu dem Einwand von Michael Berndt. Das ist völlig zutreffend. Also wir tun hier bei der Korrelation so, als wären diese beiden Variablen, also das jeweils das Piratenergebnis und das Ergebnis der anderen Partei, vollständig voneinander unabhängig. Das ist natürlich nicht der Fall, denn spätestens dann, wenn, sagen wir mal, 100% der Wahlberechtigten die Partei A wählen, dann kann es notwendigerweise keine Stimmen mehr geben für die Partei B. Trotzdem sind die Ergebnisse dieser Wahl so, dass ich vertrete, dass die Ergebnisse hinreichend unabhängig voneinander sind. Und nichtsdestotrotz, also der Einwand von Michael Berndt ist da völlig berechtigt, ist das mit spitzen Fingern zu genießen. Die Tendenzen beziehungsweise der Trend ist jedoch nichtsdestotrotz zu erkennen und ist auch aus meiner Sicht eindeutig. Die zweite Frage beantworte ich natürlich mit besonderem Genuss. dieser eine Punkt, der da nach oben ausreißt, das ist der Punkt von dem Wahlkreis, von einem Wahlkreis in der Stadt Potsdam, in dem Torben Reichert angetreten ist, der als Kandidat ausgesprochen linke Positionen, feministische Positionen und antifaschistische Positionen vertreten hat. Und dem ist es damit gelungen, ganz einfach den höchsten Anteil an Zweitstimmen bei den Wahlberechtigten zu erreichen. Sollte man mal drüber nachdenken, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren, weil ich jetzt hier keinen Flügelstreit vom Zaun brechen will, aber das ist halt einfach eine gegebene Tatsache, dass das dort gut angekommen ist. Noch Frage an Jörg dazu? Ich würde gerne. Habt ihr 204 Stimmen mehr als die FDP bekommen? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Piratenpartei vor der FDP liegt. Die Frage ist jetzt, ob das so zutrifft, oder was? Nein, so ist es. Ja, wollten wir gratulieren. Ach so, ja. Ich habe leider, ich weiß nicht, woran es liegt, bei einigen Leuten habe ich ein sehr starkes Lagging, sodass sie kaum zu verstehen sind für mich. Gilt das auch für mich, Jörg? Nein, du bist, abgesehen von deinem Idiom, bist du sozusagen klar und deutlich zu verstehen. Ich bringe nächstes Mal einen Dolmetscher mit. Das Protokoll dankt. Okay, dann springe ich mal kurz über die anderen Seiten. Wir sehen auf der Seite 2 ganz klar, dass die Wahlkreisfläche sich sozusagen negativ für die Piraten auswirkt. Je größer der Wahlkreis ist, wir haben da eine sehr große Spreizung. Also wir haben Wahlkreise, die sind 35 Quadratkilometer groß und haben eben gleichzeitig auch Wahlkreise, die sind knapp 2000 Quadratkilometer groß. Das bedeutet, also wir haben, es gibt auch im Land Brandenburg, um das mal deutlich zu machen, Landkreise, die 2000 Quadratkilometer groß sind. Das heißt, es sind riesige Flächen, die da ein Direktmandat wählen oder einen Wahlkreis bilden. Und es ist mir ganz klar, dass also die kleinen Wahlkreise zu höheren Ergebnissen für die Piraten führen, also sprich die städtischen Wahlkreise. Das ist dann noch deutlicher auf der dritten Seite, wo es gegen die Bevölkerungsdichte aufgetragen ist. Und da sehen wir aber auch auf der anderen Seite, dass die geringe Bevölkerungsdichten bei den üblichen Verdächtigen, also sprich bei der NPD, bei den Republikanern, aber auch bei der CDU, also sagen wir mal bei den eher konservativen Parteien führen geringe Bevölkerungsdichten zu besseren Ergebnissen und höhere Bevölkerungsdichten, also der städtische Raum eher zu schlechten Ergebnissen. Ganz interessant finde ich die Seite 4, wo es um die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung geht. Da kann man gut erkennen, dass Wahlkreise mit wachsender Bevölkerungszahl auch bei Parteien wie den Piraten, den Grünen, der FDP oder der DKP, Linke, zu eher guten Ergebnissen führen, während wiederum die schrumpfenden Bevölkerungszahlen in den Wahlkreisen für Republikaner und NPD gute Zahlen bringen. Und mit dem Männeranteil auf Seite 5 und dem Anteil der deutschen Staatsbürger auf Seite 6, naja, da verhält es sich so, wie man es sich vielleicht denken kann. Die sind also auch hohe Männeranteile und hohe Anteile deutscher Staatsbürger sind ganz vortrefflich für die Republikaner und die NPD. Verhält sich also genau umgekehrt für die Piraten. Sollte man vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass wir in Brandenburg relativ hohe Anteile deutscher Staatsbürger in den Wahlkreisen haben. Das heißt, der zum Beispiel der Wahlkreis mit dem geringsten Anteil deutscher Staatsbürger hat 94,99 oder sprich fast genau 95% deutsche Staatsbürger. Und der Wahlkreis mit dem höchsten Anteil deutscher Staatsbürger hat 99,44% deutsche Staatsbürger. Also das ist fast sozusagen eine durch und durch eine Bevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft. Frage? Sehr gern. Sind bei euch Leute, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, wahlberechtigt? Nein. Nein, davon das wüsste ich was. Nee, das ist bei den Wahlstrukturdaten so, dass die ganz allgemein, also das betrifft jetzt nicht nur die Frage Staatsbürgerschaft, sondern zum Beispiel auch den Altersgruppendurchschnitt, zu dem ich auf der letzten Seite Nummer 7 komme, die beziehen auch die nicht wahlberechtigte Bevölkerung ein. Also beim Altersgruppendurchschnitt spielen auch die Sechsjährigen mit, die auch nicht wählen dürfen. Das ist aber in der Datenlage, die die statistischen Landesämter zur Verfügung stellen, ist das so. Also es steht sozusagen nicht die Zahlen der deutschen Staatsbürger oder die Bevölkerungszahl der wahlberechtigten deutschen Staatsbürger, die steht nicht zur Verfügung in den Wahlstrukturdaten. Das ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich. Es gibt auch deutsche Staatsbürger, die nicht wählen dürfen. Es sind ganz wenige, aber es gibt sie aus verschiedenen juristischen Gründen. Und über die wissen wir aber nichts, sondern wir wissen nur jeweils über die Gesamtbevölkerung eines Wahlkreises Bescheid. Ja, aber wenn du sagst, die Republikaner und die AfD haben zum Beispiel ihr höchstes Wählerpotenzial und weißen Männern mit deutscher Staatsbürgerschaft, dann kannst du ja daraus jetzt nicht sagen, dass die Piraten ihre Wählerschaft aus der Bevölkerung ohne Staatsbürgerschaft rekrutieren, weil die können uns ja überhaupt nicht wählen. Naja, das sage ich ja auch nicht, sondern was ich sage ist, in den Wahlkreisen mit also Wahlkreisen mit bestimmten Männeranteilen oder Wahlkreise mit bestimmten Anteilen deutscher Staatsbürger wird nach den Ergebnissen, die wir in den Urnen finden, so und so gewählt. Ich spreche überhaupt nicht davon, dass dass die Männer so wählen oder dass die deutschen Staatsbürger so wählen, sondern ich spreche von dem Gesamtverhalten der Bevölkerung in einem Wahlkreis. Okay, jetzt bin ich mitgekommen. Dankeschön. Ja, danke, Jörg. Ich weise mal darauf hin, dass das schon Ding. Jetzt hast du nur die über 75-Jährigen. Nee, nicht die über, sondern die unter. Die unter 75-Jährigen. Genau, das ist so, dass in den Wahlstrukturdaten also die Bevölkerungszahl mitgeteilt wird für bestimmte Altersgruppen. Und auf der letzten Seite ist aus diesen Zahlen ein Altersgruppendurchschnitt berechnet. Nur für die unter 75-Jährigen. Das liegt daran, dass die Gruppe der über 75-Jährigen keine Obergrenze hat in den Wahlstrukturdaten, sodass wir also dafür keinen Mittelwert erkennen können. Und deshalb beziehen wir sie hier bei der Ermittlung des Altersgruppendurchschnitts nicht ein. Aber jedenfalls ist klar zu erkennen, dass Wahlkreise mit jüngerem Altersgruppendurchschnitt deutlich mehr Piraten wählen als ältere und dass es sich auch wiederum genau umgekehrt verhält für die konservativen Parteien, allen voran wiederum die Republikaner und die NPD. Das ist jetzt vielleicht ein weniger überraschendes Ergebnis. Ich komme jetzt hier an der Stelle trotzdem drauf zu sprechen, weil was jetzt hier noch fehlt, sind die Diagramme, die zeigen, wie sich die Wahlkreise verhalten, je nach der Zahl oder dem Anteil der Bezieher von SGB-II-Leistungen. Dafür haben wir ja auch die Wahlstrukturdaten. Und da kann ich zumindest für die Piraten sagen, dass dort das Wahlverhalten praktisch nicht anders ist als bei der allgemeinen, also Altersgruppendurchschnitt der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, wir ziehen aus dem BGE-Thema bei den in den Wahlkreisen mit hohem SGB-II-Bezug überhaupt keinen Vorteil. Wie das bei den anderen Parteien aussieht, weiß ich noch nicht, muss ich mir noch angucken. Das finde ich sehr schade, auch vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich mein eigenes fachpolitisches Steckenpferd die Sozial- und die Kulturpolitik sind. Was wir dann auch noch angeguckt haben, ist nochmal, wie sich der Altersgruppendurchschnitt der SGB-II-Bezieher auf das Wahlverhalten auswirkt. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die sich genauso verhalten wie die übrige Bevölkerung. Also wir haben jetzt nicht einen Vorteil von jüngeren SGB-II-Beziehern oder älteren SGB-II-Beziehern, sondern das sieht ganz genauso aus wie der Altersgruppendurchschnitt der Allgemeinbevölkerung. Und da mache ich dann jetzt erstmal das berühmte Komma. Okay, danke Jörg. Gibt es jetzt noch Frage an Jörg dazu? Frage nicht, aber ein Dankeschön. Finde ich sehr interessant und ich freue mich schon auf die Anfassung. Von mir, Jörg, Dankeschön dafür und Anfassung. Und eventuell, ich weiß nicht, wie groß der Zeitaufwand für diese Geschichte ist bei dir, vielleicht mal andenken, weil ähnliche Daten gibt es ja für Thüringer, dass man das vielleicht mal gegenüberstellen könnte. Ja, wichtig finde ich die Daten jetzt vor allen Dingen auch, um die Kommunikations-, also die Maßnahmen der politischen Kommunikation der nächsten Jahre, speziell auch dann mit Blick auf die nächste Bundestagswahl zu planen. Wir sollten also ganz klar darauf achten und oder uns jedenfalls fragen, wie richten wir oder wie streuen wir unser Totholz-Informationsmaterial anhand von solchen Wahlstrukturdaten. Ja, das klingt alles sehr spannend und sehr interessant und das wäre echt gut, wenn wir jetzt da die Ergebnisse der drei Wahlen hätten und genau das tun könnten, was du da gerade erzählt hast. Wenn du es schaffst, da was zu tun, wäre das echt prima, wenn du mich auf dem Laufenden halten könntest. Ist das jetzt die Frage, ob ich mir die Daten von Thüringen und von Sachsen vornehme, oder? Ja, etwas versteckt war das die Frage auch. Falls du Zeit hast, ist ja nicht ganz so eilig für das Gesamtprojekt. Nee, das kann ich schon machen. Es ist jetzt allerdings auch so, dass ich nach 3 Monaten Rennerei auch mal eine Pause brauche. Ich habe es jetzt hier für Brandenburg angefangen, weil aus meiner Sicht natürlich die Mitglieder des Landesverbandes nicht ganz zu Unrecht vielleicht auch mal erwarten können, dass sie was zu den Wahlstrukturdaten hören. Und vor allen Dingen, mir persönlich ist es wichtig, weil ich möchte das Ergebnis nicht diskutieren unter dem Aspekt der Flügeldippe, weil ich nämlich auch der Meinung bin, ich glaube, das wurde auch gerade schon im Chat gepostet, bei einem Wahlergebnis von bei uns ja rund 1,5%, aus meiner Sicht spielt da die Flügeldebatte so gut wie keine Rolle. Wir haben auch keinen Wahlkampf gemacht, in dem diese Flügeldebatte eine Rolle spielen würde, sondern hier spielt, glaube ich, vor allen Dingen eine Rolle die handwerkliche Qualität der politischen Kommunikation. Könntest du dir vorstellen, das bis zur Marina Kassel zu schaffen und dort vorzutragen? Wann ist die? 7., 8., 9. November. Ja, das kann man auf jeden Fall schaffen und ich möchte natürlich auch sehr gerne mein Heimatland Hessen besuchen. Ich wollte gerade noch Anregen einfügen. Ich weiß nicht, wie es du mit der SG Wahlen zu tun hast, aber da gibt es ja noch vielleicht ein paar Leute mehr, die man mit in den Prozess dazunehmen kann, um auch dich entsprechend zu entlasten. Ja, ich habe jetzt im Moment mit der SG Wahlen noch nicht so viel zu tun, weil, wie gesagt, jetzt war gerade 3 Monate Rennerei. Ich bin ja noch sozusagen mit... praktisch mehr oder weniger im gleichen Augenblick, in dem ich in den Landesverband gekommen bin, ist ja sozusagen der Wahlkampf gelaufen und ich habe noch nicht viel Zeit gehabt, an irgendwas anderes zu denken als an Wahlkampf, Wahlkampf und Wahlkampf. Das müsste ich jetzt erstmal nachholen. Ja, musst du mir gar nicht erklären, habe ich vollstes Verständnis. Mir geht es nämlich ebenso. Kommunal Europa, jetzt der Wahlkampf davor, nicht viel Zeit zum Bundestagswahlkampf und den ganzen Nachwehen. Aber jetzt brauchen wir mal ein bisschen Erholung. Andererseits muss es auch irgendwie weiterlaufen. Okay. Wenn jetzt noch Anmerkungen oder Fragen dazu, sonst würde ich jetzt mit der Themenbeauftragten weitermachen. Außer ich habe noch irgendeinen Polgef bei der Übernahme von Joffrey verpasst. Der möge sich doch dann melden. Soll ich das Essen berichten? Oh ja, Volker, sorry. Denn wenn keine Fragen an Jörgner sind, dann erteile ich Volker das Wort. Ich würde es auch kurz halten, weil so in der letzten Woche waren halt nochmal Infostände, zum einen in Mühlhausen, nochmal vor der Thüringer Landtagswahl, wo ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, dass die Resonanz besser war als 1%. Insofern hat mich das Ergebnis nachher schon auch getroffen. Also ich fand die Resonanz eigentlich echt gut. Ansonsten gab es in Frankfurt einen Infostand beim Leipziger Straßenfest mit dem Schwerpunkt Freifunk und da wurden, glaube ich, 20 Freifunk-Router verschenkt und diese Aktion soll fortgesetzt werden und wie das Ganze fortgesetzt werden soll, wird am kommenden Sonntag bei der Südhessen-Konferenz in Kelsterbach unter anderem besprochen. Und dann gab es in Kassel eine Veranstaltung, das war die Manga-Messe Konichi mit super vielen Leuten und wir hatten einen Infostand dagegenüber über das ganze Wochenende, waren halt auch, ich würde mal sagen, bei einer wichtigen Zielgruppe präsent. Und ansonsten geht es bei uns so langsam auf die Vorbereitung des Landesparteitags drauf zu. Wir haben da eine Pressemitteilung rausgegeben, es geht jetzt so langsam Antragsvorbereitung und sowas. Ja, und ansonsten war es relativ ruhig in der letzten Woche. Danke, Volker. Noch Frage an Volker? Dann eine kleine Anmerkung von mir, Volker, nochmal dir und der MIP und dem Rest. Nochmal herzlichen Dank für den Infostand. Und ich hatte an dem der gleiche Eindruck wie du, war dort auch anwesend. Und das hat mir eigentlich etwas, also war da sehr, sehr verwundert, weil ich hatte eben den Eindruck wie du. Aber ich habe die genaue Zahl von Mühlhausen aus Gründen bis jetzt noch nicht anschauen können, werde es aber noch tun. So, das von meiner Seite und dann zu dem Thema Beauftragter. Klaus, da meine AG-Sitzung schon angefangen hat, darf ich mich vordrängeln? Wenn es kein Ja, ich denke, dann lassen wir dich jetzt vor, weil das andere jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Dann leg los. Ja, danke. Und vorneweg noch ein kurzer Hinweis. Ich habe es vorhin ja schon angesprochen, Freihandelsabkommen, Aktion. Ich würde gerne vielleicht das nächste Mal diskutieren. Und zwar hat ATTAC vor 5 Tagen eine Kampagne angefangen, 10.000 Kommunen TTIP frei. Das ist im Moment jetzt auf Zeile 207 verlinkt. ATTAC hat auch einen Entwurf gemacht, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf kommunale Ebene werden ja massiv unterschätzt und wir werden das in Niedersachsen diskutieren, ob wir daraus nicht eine Aktion machen, dass wir diesen ATTAC-Entwurf oder auch angepasst in die kommunalen Parlamente tragen mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, medialen Aufmerksamkeit. Wir sind ja, oder ATTAC ist ja sehr wesensnah zu den Piraten, nur dass sie ganz anders vorgehen und direkt ja nicht die Möglichkeit haben, hier in die kommunalen Parlamente mit Resolutionen zu gehen. Also Frage, Idee vielleicht zum nächsten Mal, ob wir daraus nicht eine bundesweite Unterstützungsaktion dieser ATTAC-Aktion machen wollen. Und dann kurz zu Energiepolitik. Es ist ja schon angesprochen worden, das letzte Mal, das Barcamp wird jetzt in Kassel stattfinden, 29.30. November. Ich war gestern mit Thomas zusammen in der Mumble-Sitzung der AG Europa, wo Julia auch anwesend war. Wir haben kurz mit ihr gesprochen, ob sie oder ein Vertreter aus ihrer Fraktion sich vorstellen könnte, zum Barcamp dazuzukommen, zumindest zeitweilig. Wir wollen ja den Schwerpunkt auf die energiepolitische Arbeit setzen. Wir werden Bundes-, Landes- und Kommunalebene ansprechen und hier den ersten Kontakt zur Europaebene, zum EU-Parlament über Julia oder einen anderen Vertreter zu knüpfen, wäre sicherlich sehr geschickt, weil Energiepolitik muss natürlich auch europäisch betrachtet werden. Und wenn wir da einen ersten Zugang hätten, um vielleicht später mal Ideen einzubringen, wäre es eine feine Sache. Dann waren Thomas und ich auch beim Mumble der Verkehrskonferenz. Ich glaube, letzten Freitagabend war das. Wir haben vorgeschlagen, angeboten, also Thomas, einen Vortrag zur Elektromobilität auf der Konferenz zu halten. Ich muss sagen, ich drücke die Daumen, dass die Organisation bis zum 17. 18. Oktober, war angedacht, noch klappt. Und dann nochmal Hinweis auf Landesentwicklungsprogramme. Die werden im Schnitt alle 3 Jahre überarbeitet in den Ländern, bieten aus meiner Sicht eine hervorragende Möglichkeit, sich thematisch zu verschiedenen Themen zu äußern. Energiepolitische Themen sind immer mit dabei. Und wir in Niedersachsen haben ja gerade die Situation, dass das Landesraumordnungsprogramm, so wie es bei uns hier in Niedersachsen heißt, jetzt aktuell überarbeitet werden soll. Es gibt einen Änderungsvorschlag, der öffentlich konsultiert wird. Das heißt, wir haben überhaupt kein Problem, uns da in die öffentliche Konsultation und Diskussion mit einzuschalten als Piraten. Vielleicht schaut jeder mal, ob nicht gerade im eigenen Landesverband auch Landesraumordnungsprogramm oder Landesentwicklungsprogramm zur Diskussion steht. Das war's. Fragen? Jo, wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal und wechsle jetzt zu meiner AG rüber. Danke, Michael. Gut, da es keine Frage gibt, dann weiter mit dem Themenbeauftragten. Da hätte man als erstes hier Urheberrecht. Bruno Gramm sehe ich nicht. Dann als nächstes Sozialpolitik. Ich denke, da wird Basaltpirat. Ja, hier bin ich. Ja, ich habe schon einiges reingeschrieben. Wie gesagt, der Bufo hat letzte Woche die Unterstützung der Aktion Aufrecht bestehen, kein Sonderrecht für Jobcenter beschlossen. Da ist meine Frage an Bernd Schneider. Ich habe ihm aber auch schon eine Mail geschickt. In dem Beschluss stand drin, Bewerbung der Aktion auf der Webseite der Piraten. Ja, hörst mich. Du hast auch schon eine Antwort auf deine Mail, falls du in dein Postfach schaust. Da steht auch alles drin, aber das kann man auch abkürzen. Es existiert bis jetzt kein Material, um irgendwas auf die Website zu stellen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Texte oder habt ihr irgendeinen Banner oder irgendwelche anderen Dinge? Ich habe neulich die Frage schon direkt nach dem Beschluss gestellt, aber bis jetzt kam da noch nichts. Genau diese mir gerade beantwortet. Was soll ich anfangen? Sonst sag mal, was du brauchst. Ja, also es hat beschlossen wurde, dass das auf der Website beworben wird, nicht genauer definiert. Also die einfachste Variante wäre ein Sidebar-Banner mit also irgendwie einem Spruch drin und irgendeinem Bild oder irgendwas halt als Banner gebaut mit vielleicht am besten noch irgendeinem Ziellink, das zu irgendeiner Info zu der Aktion oder zu dem Ding von euch führt. Und das kann man aber ausbauen bis zu irgendeinem Artikel natürlich. Da müsstet ihr einen Textentwurf oder irgendwie euch mit der SG Online-Redaktion zusammentun, dass da ein Artikel entsteht. Aber was und wie, das müsst schon ihr auch ein bisschen mitbestimmen, weil ich habe ja erstmal gar nichts an Info und Material. Du hast eine zweite E-Mail bekommen, wohin da stehen Links drin, sowohl zu der Aktion Aufrecht bestehen, da ist unsere Pressemitteilung drin. Und noch ein Verweis auf eine Aktion von Rheinland-Pfalz. Guck einfach mal nach und wenn das dann nicht reicht, dann piep mich noch an. Ja, also das ist schon mal auf jeden Fall was. Vielleicht jetzt noch ein Bild dazu oder irgendwie, ich weiß ja nicht, ob es da ein fertiges Banner gibt von denen. Das wäre vielleicht noch ganz gut oder ein Link zu dem Bildchen. Ein bisschen umbasteln kann ich das notfalls auch, falls es zu groß ist. Also guck dir die drei Links mal an. Ich habe die ziemlich großlos während der Sitzung hier rübergescheucht. Okay, ein Termin steht an. Rielag-Chef der Sozialpiraten. Wahrscheinlich wird es der 29.11. sein. In der Landessicherstelle in Mainz. Dann das nächste Rielag-Treffen mit dem AK Soziales. Aus Hessen, mit dem wir zurzeit sehr gut zusammenarbeiten. Dann die Telefonlisten der Jobcenter, da brauchen wir eine Unterstützung der LVs. Darum ein Tweet an alle GFs der Landesverbände. Da ist der Michael Faslack, Themenbeauftragter AK Soziales, verantwortlich für. Okay, dann kann ich über zwei Projektgruppen was richten, die PG Mobbing, die Regula, hat ihre Arbeit abgeschlossen, das Arbeitsergebnis auch an Bufo geschickt. Und die Projektgruppe Bezahlbarer Wohnraum ist sehr aktiv, arbeitet zusammen mit der AG Bauen und Verkehr und sucht aber noch Kontakt zu den Berliner Sozialpiraten, weil wir sagen, in den Großstädten ist ja das Problem am dringendsten, aber die Berliner Sozialpiraten sind leider auf keinem Kommunikationswege erreichbar. Piep, gibt da jemand von Berliner Sozialpiraten hier? Ja, ich. Bitte jetzt nicht irritieren lassen, weil ich Mitglied des Landesverbandes Brandenburg bin. Die Berliner Sozialpiraten sind nach wie vor auch meine Anlaufstelle in Real-Life-Treffen. Das ist gut, weil ich wenig ansprechen kann. Klar, ihr hattet Wahlkampf, Jörg, aber trotzdem, du müsstest mehrere Anfragen von Michael Paslak oder von Karin haben, wegen der Zusammenarbeit, nicht, dass wir was völlig anders vorschlagen wie ihr. Okay, die Sozialpiraten Berlin haben, wenn ich das richtig sehe, diese Woche Mittwoch, also mit anderen, sprich morgen, ein Treffen und ich werde danach fragen, wo eure Anfragen abgeblieben sind. Ich würde mich jetzt nicht so sehr drüber wundern, wenn Anfragen, die an den Alex Spieß geschickt werden, sagen wir mal zögerlich oder zäh beantwortet werden. Denn es liegt auf der Hand, dass er als AGH-Mitglied eine Menge um die Ohren hat. Sollten die woanders hingeschickt worden sein, müssen wir das dann morgen halt rausfinden. Darf ich dich gleich einladen, die Projektgruppe Tag bei Sozialpiraten, bezahlbarer Wohnraum, Tag am Donnerstag ab 21 Uhr im Raum der Sozialpiraten. Was halt, das können wir noch ins Pad eintragen, dann wäre vielleicht da eine Möglichkeit der Verbindung. Ja, Verbindung von Netzung ist ja in allen Projekten mein großes Hobby. Basalt, du solltest ab und zu. Entschuldigung, für nächsten Dienstag. Basalt, du solltest, wenn du anfängst, hier eine Weile die Sprechtaste drücke und dann erst anfangen redet. Der Anfang ist immer sehr, sehr geleakt. Danke. Soll ich mich auch am Dienstag fürs PolGF regeln? Da bin ich auf der Orgasitzung des Hessischen Netzwerks der Erwerbsloseninitiativen. Da planen wir die Aktion in Frankfurt. Übrigens, das Hessische Netzwerk ist von der Linken ziemlich abgerückt und ist seit von Piraten begeistert. Weil Michael Paslak, Thomas Küppert und meine Wenigkeit, wir haben uns da wohl glaubhaft gemacht. Gut, danke. Noch Frage an Sozialpirate? Bloß, dass ich es nicht falsch im Protokoll stehen habe. Das Treffen war am Donnerstag oder am Dienstag um 21 Uhr im Raum der Sozialpiraten? Ja, wie bitte? Das war wieder nicht verständlich. Also, soweit ich es verstanden habe, Donnerstag. Basalt, könntest du vielleicht im Mumble-Chat das nochmal bestätigen, Donnerstag, weil du warst gerade überhaupt nicht mehr zu verstehen. Donnerstag. Okay, dann noch Frage? Das scheint nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zur Gesundheitspolitik. Wolf-Dietrich Lenner, da ist was eingetragen. Ist der anwesend? Scheint nicht der Fall. Dann Umwelt. Bernd, du hast nochmal das Wort. Da steht alles im Pad, es gibt nichts Neues. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Okay, gibt es dazu Frage? Gut, dann gehen wir weiter. Landwirtschaft. Weil Michael Behrendt, Energiepolitik, das war schon rum. Landwirtschaft, Birgit, nicht anwesend. Open Government, Anke. Auch nicht anwesend. Asylpolitik ist vakant. Kultur und Medien. Johannes Thon, Düsenberg. Auch nicht anwesend. Willst du das nicht einfach abkürzen und fragen, wer von den restlichen Beauftragten da ist und die sollen sich einfach zu Wort melden? Ali, ich wollte unserer lieben Protokollantin die Möglichkeit geben, das dann eintragen zu können. Und wenn ich das so schnell durchhechle, dann kommt die nicht hinterher. Da hat er recht. Okay. Eieiei. Datenschutz und Patrick Breyer sehe ich auch nicht. Und Jens Domber sehe ich im Augenblick auch, aber der ist manchmal noch irgendwo anders oder im Zuhörerraum. Scheint aber auch nicht der Fall zu sein. Denn Ali, jetzt bist du dran. Okay, ich habe nur einen ganz kurzen Auftritt. Also im Moment ist es bei uns sehr, sehr ruhig. Die CSD-Saison ist vorüber und ja, gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Das war's. Okay, bei dem kurzen Bericht nehmen wir heute an, dass es Frage an Ali gibt, oder doch? Anmerkung, schön, dass du wieder da bist, Ali. Ja, gerne. Und danke nochmal für das CSD-Engagement über den Sommer. Oh, danke. Aber der Dank zählt vor allem für die Piraten, die sich da immer vor Ort eingesetzt haben. Kannst du gerne auch an die Piraten weitergeben. Werde ich sehr gern machen. Ach so, eine Sache gibt es noch. Das, was in letzter Zeit immer mehr aufpoppt, ist von seitens der AfD, dass dort immer mehr homophobe Sprüche kommen, besonders von dieser komischen Frau Storch. Und da kann es dann sein, dass wir vielleicht die ein oder andere Sache uns überdenken sollten, wie wir da dagegen angehen können, weil wir dürfen der AfD dieses Feld auch so einfach unwidersprochen nicht überlassen. Und das wäre für mich ein Herzensanliegen. Und falls hier jemand Ideen hat, wie wir denen entgegnen können, bitte bei mir melden oder bei den Quiraten. Pressemitteilung. Ja, das Problem ist ja, dass man die Sachen ja erst dann liest, wenn sie schon in der Zeitung stehen. Von daher wird es dann da immer sehr schwierig, drauf zu reagieren. Sehr schnell darauf zu reagieren. Ja, vielleicht mal, dass man sich da eine Strategie überlegt, wie man vielleicht früher an solche Sachen rankommt und dann auch schneller reagieren kann. Gut, das Problem liegt eher an der Manpower und nicht am Willen, da schnell etwas zu machen. Also meine Frage, müssen Themenbeauftragte eigentlich bei jeder Pressemeldung, die sie rausgeben, erst einen Umlaufbeschluss machen oder können die das auch kraftamtlich? Heikle Frage, wird gerade, glaube ich, ausgearbeitet. Oder Michael und Bernd? Pressemitteilungen der Piratenpartei Deutschland werden verschickt durch die Presseabteilung und die werden von zwei Bundesvorstandsmitgliedern oder anderen Beauftragten freigegeben. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr vorher wisst und eine lange Pressemitteilung machen wollt, dann bitte montags in jede Redaktionskonferenz kommen. Wenn ihr sowas Aktuelles habt, wo was schnell kommentiert werden muss in eurem Themengebiet, dann einfach schnell Mail auf die SG Presse, dann wird sich hoffentlich jemand euch annehmen, wenn es immer noch nicht schnell genug geht, einen der Pressebeauftragten telefonisch oder über Twitter anklopfen, dass sie sich um euch kümmern. Da ihr als Themenbeauftragte der verlängerte Arm des Bundesvorstandes seid, ist es ganz wichtig, dass ihr da handlungsfähig seid und auch diese Möglichkeiten wahrnehmt, weil der Bundesvorstand kann halt einfach nicht alle Themengebiete komplett überblicken und kann nicht sehen, wenn jetzt da irgendwas Wichtiges passiert oder gesagt worden ist, worauf eigentlich reagiert werden muss von uns. Also da sind die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Bundesvorstände sehr auf euch angewiesen, dass ihr halt eben auch von diesem Werkzeug, also wenn ihr, dass ihr das auch verwendet. Danke für den Hinweis. Danke sehr. So, noch Frage an Ali? Scheint nicht der Fall, dann kommen wir zum letzten Thema, Bildung. Wilk Spieker. Ja, ich, Michael Kietzlaus, ich bin derjenige, der immer berichtet. Ja, es gab am Wochenende die OER-Konferenz von Wikimedia in Berlin, da waren zwei von uns anwesend und auch von den Kulturpiraten, aber die Peggy war da. Ja, der Bericht steht, habe ich im Wiki, auf dem Pad verlinkt. Fazit, natürlich die Schulbuchverlage beschwören das Ende der Qualität und Weltuntergang, weil sie ja keinen Profit mehr machen. Und wir sind uns jetzt so langsam überlegen, wie wir die Lehrer unterstützen können, das praktisch einfach durchzuziehen und wie wir das auch rechtlich verankern können. Ansonsten, ja, den Rest hatte ich in der letzten Sitzung schon geschrieben. Dankeschön. Gibt es dort Fragen? Ja, der Text schon irgendwo veröffentlicht und können wir den ansonsten für die Bundeswebseite gebrauchen. Also der eine Teil der Frage geht an die lieben Autoren und der andere Teil an, ja, jetzt ist der Bernd gerade weg, ob wir den da gebrauchen können. Ja, der ist schon irgendwo verlinkt. Ich muss raussuchen, wo. Also der ist auch schon in irgendwelchen Blogposts drin verarbeitet worden. Das Pad, was drin steht, ist zur freien Verfügung, das CC. Das könnt ihr also benutzen. Ja, wenn schon veröffentlicht ist, ist immer ein bisschen schade. Also es wäre toll, wenn ihr so Sachen habt, also gerade von den Themenbeauftragten, wenn ihr in euren Themengebieten Berichte habt, Sachen habt, irgendwelche Infos, dass ihr die am besten als Erstveröffentlichung über die Bundeswebseite raushaut, weil dann seid ihr direkt Google gerankt mit dem Thema und habt dann, seid dann im Zweifelsfall der erste Suchbegriff, der aufpoppt, wenn man in die Google News Suche nach eurem Thema sucht. Und auch bitte dieses Werkzeug nutzen, nutzen, nutzen. Also so eine Bundeswebseite mit Google News Portal hat halt eine sehr viel größere Reichweite als so ein kleiner Blog. Ist vollkommen klar, werden wir beim nächsten Mal beachten. Weil es hat sich noch nicht eingebürgert, dieses Verfahren. Eine Frage. Die ganzen Ratschläge. Ja, Thomas Küppers hat zum Beispiel bei den Sozialpiraten eine Schulung gemacht für Pressearbeit. Könntet ihr sowas mal für die Webseite anbieten? Schulungen für die Webseite gibt es eigentlich regelmäßig. Oder meinst du jetzt für die Öffentlichkeitskanäle? Für die Öffentlichkeitskanäle, dass jeder Themenbeauftragte wirklich weiß, wie kriege ich, wann muss ich, um da drauf zu kommen. Also die Links zu den einzelnen Mailinglisten, die müssten auch jeweils unten im PolGF-Pad verlinkt sein. Aber wir können da gerne mal, also die Solsken wollte da auch nochmal was ausarbeiten mit irgendeiner SG, damit das auch breiter kommuniziert wird. Für euch im Speziellen sollten wir da was anfertigen, dass wir euch eine Rundmail auf die Themenbeauftragtenliste oder sowas schicken, wo das alles zusammengefasst ist. Okay. Sonst noch irgendwelche Frage an Themenbeauftragte? Dann würden wir zu Top 3 kommen, laufende Projekte. Also das wäre einmal Blockopi, aber Parsival sehe ich nicht. Danny, mal warst du am Sonntag bei der Veranstaltung? Da keiner auf mich zugekommen ist mit Anweisungen, nein. Okay. Dann Opt-out.de ist auch keiner da, beziehungsweise da war ja vorhin Michael da, mit dem Attack und TTIP frei, vielleicht nur als kleine Anmerkung, also in Thüringen, zumindest in Erfurt, gibt es auch von Attack und mehrere bereits so Bündnisse, wäre sogar Unterschriften schon gesammelt, für Erfurt TTIP frei, ich denke, das fällt in das Ganze rein, das wird es auch noch in andere Städte geben, das ist also schon mal eine gute Sache, sollte man weiter verfolgen. So, dann haben wir hier DX-Demo am 1.11.2014. Wer hat das eingetragen? Volker, warst du das? Ja, ich habe es, glaube ich, eingetragen, weil das ja so eine laufende Sache ist, die wir immer besprochen haben. Ich war jetzt in der letzten Sitzung leider auch nicht drin. Würde mich freuen, wenn der MIP oder jemand anders in der Telco vielleicht was dazu sagen kann, wie der aktuelle Stand ist. MIP, dein Mund leuchtet zwar auf, aber du bist leider nicht zu verstehen. Jetzt besser? Jetzt besser. Ah, Mikro einschalten hilft. Letzte Woche haben wir noch einige Bündnispartner gefunden. Wir holen jetzt noch Angebote ein für die Bühne. Sind dann noch auf der Suche, das günstig hinzukriegen. Und ja, wir arbeiten halt viel. Es sind jetzt auch ein paar mehr Leute, die mitmachen in der Mammel. Also läuft. Okay, dazu Frage. Gut, dann kommen wir zu Zeile 235, das ist diese Aufrecht-Geschichte. Ich weiß nicht, wer das eingetragen hat, der möge sich doch bitte melden. Natürlich, der Versalpirat. Ich hänge ja ziemlich in der Aktion drin, brauche natürlich auch viele Piraten. Es ist noch nicht ganz klar, ich kriege nächste Woche alle Ergebnisse, welche Städte mitmachen. Und dann werde ich auch ganz speziell die Landesverbände um Unterstützung bitten. Wie gesagt, ich bin nächste Woche, da habe ich ja reingeschrieben, 241. Piraten, wir brauchen euch. Dazu Frage. Scheint nicht der Fall zu sein. Eine kleine Anmerkung, Basalt, wir gehen mit. Wir hatten am Montag Vorstandssitzungen und haben auch beschlossen, auch wir gehen mit, wird diese Aktion mit unterstützen. Wir haben, glaube ich, auch schon was auf der Webseite und werden auch noch gucken, dass wir da in Städte, wo die wir erreichen können, vielleicht auch so Unterstützung leisten können. Klasse, ja, wieder ein piratiger 2. Oktober. Gut, Dann sind wir auch mit dem den Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Hat noch irgendjemand etwas? Dieses scheint nicht der Fall zu sein. Tja, da bleibt mir nichts anderes, wie alle Teilnehmer herzlichen Dank zu sagen für diese Runde. Ich mal wieder etwas länger, aber mit 1,5 Stunden sind wir eigentlich gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, herzlichen Dank an die anwesende Themenbeauftragte, politische Geschäftsführer. Und dann schließe ich die Sitzung um 21.39 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.